Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Willkommen. Heute möchte ich vom 23. Juli berichten. Da haben wir eingeladen, unsere Bienen anzuschauen. Also wir haben den Sommerhonig geschleudert und hatten Besuch. Wir haben zuerst erstmal bei uns Tisch gedeckt, schön Bienenstich rausgeholt, also den zum Essen. Zum Bienenstich allgemein komme ich später noch. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. Ich hatte einen Token, ein Let's Be Patchy Token und da habe ich auch einen tollen Blog-Eintrag zu bekommen, den ich später noch vorlesen möchte. Also wir haben Besuch bekommen, 6 Stück, dann haben wir geguckt, wer hat selber einen Anzug, Overall, wer braucht einen Anzug, wer braucht Kopfbedeckung. Allerdings hatten wir Glück, das Wetter war super, die Bienen waren super und wir brauchten eigentlich keinen Schutz so weiter. Es ist jedes Mal was Spannendes, jedes Mal neu. Jedenfalls hatten wir angefangen, beim Ableger zu schauen, zu zeigen, die Königin zu zeigen, dass die auch einen Punkt hat, dann ein bisschen was erklärt, Fragen beantwortet, wenn Fragen da waren. Die konnten nah rangehen, gucken, Fotos machen, schauen. Dann war es soweit, dass wir zum anderen Volk sind, wo noch Honigraum drauf war. Da haben wir dann bei dem einen Volk angefangen, zu ernten, gezeigt, wie das funktioniert. Allerdings haben wir das dann ein bisschen anders gemacht, als wenn wir alleine sind, haben wir ja ein bisschen mehr Platz. Das macht ja nichts, ging auch so sehr gut. Wir konnten hoffentlich genug zeigen, halt, dass man halt die Waben nimmt, sie ein bisschen abschüttelt, dann ein bisschen abfegt, wenn noch Bienen drauf sind, dann in eine Box reinpackt, Deckel drauf, damit keine Biene wieder reingeht, um sich den Honig zurückzuholen. Ich hoffe, das konnte man gut zeigen. Dann sind wir halt mit den, also wie der Honigraum abgeerntet war von dem einen Volk, damit im Keller gegangen. Da ist nämlich die Schleuder. Da haben wir gezeigt, wie man das machen würde, wenn man die entdeckelt. Allerdings hatten wir beim ersten Volk keinen verdeckelten Honig, so dass wir das nicht richtig zeigen konnten. Später haben wir gesehen, beim zweiten Volk, da war leider keiner mehr da. Da hätten wir das richtig zeigen können. Da war richtig viel verdeckelt und viel mehr Honig drinne. Jedenfalls konnten wir das zeigen, das Entdeckelungsgeschirr, die Schleuder, wie man das reinpackt in der Schleuder, ne, wie man die anmacht, dass es mal links rum, mal rechts rum geschleudert wird. Bei der neuen Schleuder muss man auch einmal rausnehmen und wieder drehen, damit das klappt. Das musste man bei der anderen Schleuder nicht, weil die sich selbst mitgedreht hat. Fand ich ein bisschen praktischer, aber unsere ist halt neuer, sauberer, schöner, ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger Platz weg, aber man muss halt einmal mehr die Waben drehen, einmal oder zweimal sogar. Dann konnte man auch zeigen, wie das dann durch den Doppelsieb läuft in einen großen Auffangbecher. Da ist oben ein Sieb und unten auch nochmal ein Sieb, wo der eigentlich, wenn er voll läuft, oben dann der Honig rauskommt. Das konnten wir allerdings ja nicht zeigen, war nicht so viel Honig. Wir haben dann extra ein bisschen was im dritten Sieb nochmal abgefüllt, damit wir das nochmal zeigen konnten, den dritten Siebfüllung in diesem Spitzsieb. Dann sind wir erstmal hochgegangen, haben schön Kaffee, Selta und Bienenstich genossen. Noch ein bisschen drüber geredet, noch geschnackt. Während wir dann noch zu 6 oben waren, ist mein Mann mit 2 nach unten gegangen, mit der Jüngsten, mit der Marie und ihrem Papa. Und hat dann Honig zum Mitnehmen abgefüllt. Natürlich müssten die den zu Hause dann gerne rühren, wenn der weich bleiben soll. Aber das haben wir auch erklärt. Dann noch Etiketten durften die sich selber draufkleben. Patchy für die, die noch keinen hatten, habe ich mitgegeben. Und da kam dann auch ein lieber Log-Eintrag von der Daniela. Oh, das war ein sehr spannender Tag bei euch. Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum. Erst die Bienenraub, dann haben wir diesen im Keller geschleudert. Und der eine leckere Bienenstich blieb auch nicht aus. Lecker. Zu guter Letzt auch noch diesen schönen Token erhalten. Vielen lieben Dank an euch beide. Danke zurück. Ihr wart ein tolles Publikum. Ja, anderen Bienenstich gab es zum Glück nicht. Da hatte ich so ein bisschen Panik. Ich hatte schon die Saugspritze bereit, eine Salbe, alles parat, alles in der Nähe gelegt gehabt, aber es wurde kein einziger gestochen. Das war schon mal sehr schön. Dann sind alle happy nach Hause. Also für Marie war es auch noch eine besondere Überraschung. Sie wusste nämlich nicht, was los ist. Marie war unser jüngster Gast. Die war natürlich besonders aufgeregt, wie sie denn erfahren hat, worum es ging. Hat sie sich gefreut. Ist immer süß mit so kleinen Kindern. Naja, Dann komme ich mal zum Bienenstich. Also gestochen wurde ja keiner, es gab nur einen zum Essen. Am nächsten Tag sollte dann Bienenkontrolle gemacht werden. Also am gleichen Tag haben wir noch das zweite Volk geerntet. Da kam ein bisschen mehr Honig bei raus. War auch schön. Ja, und am Sonntag dann war Bienenkontrolle angesagt. Mein Mann wollte mir was zeigen. Seine Bienchen hatten irgendwie im Raum Himbeersaft eingelagert statt Honig. Das wollte er mir zeigen, habe ich jetzt letztendlich nicht gesehen. Denn man sollte nicht die Waben rausstellen, die am Tag vorher geschleudert wurden, wenn schönes Wetter ist und die Bienchen herumfliegen. Denn genau neben den Waben stand ich dann draußen und wusste es nicht. Und wollte halt Himbeer gucken. Dazu kam es dann ja nicht, weil ich automatisch meine Hand Richtung Bauch gemacht hatte. Ich habe leider nicht gesehen, dass da irgendwo eine Biene gewesen sein muss. Ich meine, sie war nicht auf dem Bauch. Auf jeden Fall hatte ich dann halt eine Biene in der Hand. Die war dann schnell weg und hat Jan den Stachel rausgezogen. Ich bin dann natürlich ganz schnell rein, habe die Spritze benutzt, kam nicht wirklich viel Gift raus. Dann Salbe drauf, die ich noch vom letzten Mal hatte. Ich hatte ja am Bein was. Ich reagiere aber anscheinend besonders auf Bienenstiche. Es kann natürlich daran liegen, dass Pollen am Stachel gewesen sind, gegen die ich allergisch bin. Ich habe ja Heuschnupfen. Es wird jetzt noch beobachtet. Ich habe insgesamt jetzt schon 3 Bienenstiche. Bin ich ja auch selber schuld, habe ich doch in den letzten Folgen immer darum gebettelt, doch auch einmal einen Bienenstich zu bekommen. Okay, ich bin durch, ich brauche keinen mehr. Also am Kopf war es noch das am wenigsten. Also es hat am meisten wehgetan, aber man konnte es gut kühlen und ich habe da nichts anderes mehr von gemerkt, außer dass es halt mal gepocht hat und gut war es. Am Bein war es noch ein bisschen schlimmer. Es war halt sehr, sehr dick geworden, so dass man wegen Thrombose aufpassen musste. Immer schön wippen, Bewegung drinne. Naja, und ich habe da, wo ich Venestilgel drauf hatte, das Problem gehabt auch, dass es Bläschen gebildet hat. Wir wissen zwar nicht genau warum, aber so Bläschen, die dann aufgehen und dann die Haut auch ab ist, ist halt nicht sehr schön. Da gab es dann halt eine Desinfektionssalbe für, die ich drauf machen musste. Und halt beobachten, wenn das Bein dicker geworden wäre, hätte ich eine Thrombosespritze und was weiß ich noch haben müssen. Jedenfalls sollte es am dritten Tag nach einem Bienenstich immer abschwellen, ansonsten wieder zum Arzt. Wenn ein etwas unnormal vorkommt, auch zum Arzt. Also wenn man gestochen wurde an dem ersten Tag, kann es sein, dass es sich ein bisschen verändert. Kann auch sein, dass es so bleibt. Am zweiten Tag wird es meistens dicker. Wenn es am dritten Tag noch schlimmer wird, auf jeden Fall zum Arzt. Ich hatte es jedenfalls beim Bein so und an der Hand so, dass ich am zweiten Tag schon zum Arzt, weil mir das halt einfach merkwürdig vorkam. Am Bein halt wegen dem Bläschen, dass es aufgeht und blutet, das kam mir halt nicht normal vor. An Thrombose habe ich da allerdings nicht gedacht, aber okay. Jetzt weiß ich da auch Bescheid. Es gibt auch sehr viele Hausmittelchen-Tipps, die ich schon gehört habe, von Zuckerstück mit Zappa drauflegen, über Honig. Honig haben wir bei Marie zum Beispiel beim Vorzeigetag auch drauf gemacht auf den Mückenstichen und es hat wohl bei ihr nicht mehr gejuckt. Also an Honig wird wohl was Wahres dran sein. Über Zwiebel drauflegen und was weiß ich nicht alles. Nur hat man nicht immer alles zur Hand. Wir haben mittlerweile so eine Spritze zum Giftabsaugen, eine Aspivenin, Insektengiftentferner. Da sind 3 verschiedene Aufsätze, die man wechseln kann, je nachdem, welche Größe man absaugen möchte, dabei. Dann Venestilgel haben wir natürlich, auch für andere Sachen, nicht nur für Mückenstich. Ich hatte auch mal dieses Bite Away, dieses Erhitzen. Ich weiß nicht, inwiefern es bei Bienenstich hilft, bei Mückenstich hat es bei mir nicht wirklich geholfen. Aber es kann sich bei jedem auch anders äußern. Für meine Hand hatte ich jetzt auch eine Salbe bekommen, Tabletten bekommen, so ein Cortison-mäßiges. Weil meine Hand wurde auch mega, mega dick. Ehering hatte ich zum Glück noch am ersten Tag abgenommen, sonst hätte man den wahrscheinlich mit Gewalt entfernen müssen, beziehungsweise hätte mir mein Finger abgedreht. Also bei mir wird das recht dick. Kommt natürlich auch, wenn man juckt oder nicht juckt. Also erste Hilfemaßnahme ist auf jeden Fall nicht selbst aussaugen, weil wenn das Gift im Körper reinkommt, das ist auch nicht gut. Besonders wenn man mit der Lunge irgendwie allergisch ist. Kühlen, kühlen, kühlen, kühlen. Also Stachel raus, kühlen, kühlen, kühlen, kühlen. Wenn du Venestilgel hast oder andere Hausmittelchen, das hilft dann natürlich auch zur Erstmaßnahme und halt nicht jucken, nicht kratzen. Dieses Kratzen verschlimmert es. Und je nachdem, wo man Bienenstich bekommen hast, auch nicht zu viel bewegen, aber auch nicht zu wenig. Also Bewegung und Kratzen verteilt das Gift im ganzen Körper. Wobei verteiltes Gift kann man auch, glaube ich, schneller abbauen. Ich weiß es nicht. Da gebe ich halt keine Sicherheitstipps. Lieber zum Arzt gehen. Es ist bei jedem auch individuell wahrscheinlich anders, was am besten hilft. Ich hatte jetzt auch eine Freundin, die im Arm gestochen wurde und es sah erst am ersten Tag wieder so aus, als ob es weg ist. Da war nicht mehr viel zu sehen. Da dachte ich schon, oh du Glückliche, so eine Heilung hätte ich auch gerne. Zack, am nächsten Tag war es doch so dick, dass sie zum Arzt musste und auch eine Zugsalbe drauf bekommen hat. Also da reagiert jeder Arzt auch ein bisschen anders. Mein Arzt hat selber Bienen, ist selber Imker, von daher vertraue ich dem schon sehr, sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, waren das jetzt alle Maßnahmen, die ich selber treffe, die wir selber treffen? Also kühlen, kühlen, kühlen. Man kann auch sehr gut Eis nehmen. Wenn man nämlich in der Hand gestochen wurde, schön Eisbecher draufhalten. Ist ganz gut, weil es muss wirklich richtig kalt, kalt, kalt sein. Man sagt nämlich Hitze oder ganz starke Hitze oder Kälte. Und ich würde auf jeden Fall lieber für Kälte tendieren, zumindest bei diesem Wetter. Bei Hitze weiß ich auch nicht wegen Verbrennung. Bei Kälte musst du natürlich auch aufpassen wegen Verbrennung. Ich habe immer so ein Geschirrhandtuch mit Eiswürfeln drauf gehabt, auch nachts. Allerdings nachts war es sehr unbequem, konnte immer schlecht schlafen. Sobald man aber richtig allergisch gegen Bienenstich ist, heißt man schlecht Luft bekommt, nix wie ab in die Notklinik. Wenn man schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, sollte man sich überlegen, EpiPen zu haben. Wir hatten früher eine Angestellte, die hatte halt immer was mit, weil sie dagegen allergisch war. Kann sich auch mit den Jahren verändern. Jeder Stich kann anders sein. Je nachdem, wie viel Gift man wirklich abbekommen hat, wie alt die Biene war, ob die noch starkes Gift hatte oder gerade am Anfang noch ganz wenig hatte. Also es kann jedes Mal anders sein. Aber wenn es schlimmer wird, sollte man das wirklich beobachten, ärztlich vielleicht abklären lassen, damit man auch das Richtige zu Hause hat. Was ich vergessen habe, es gibt auch noch Pflaster, die man drauf tun kann, wenn man Mückenstich, Bienenstich, andere Stiche bekommen hat, mit so einem Kühlungsmittel. Das verhindert auch man nochmal, dass man da drauf kratzen kann. Das schützt das so ein bisschen. Das empfehle ich auch im Haus zu haben oder unterwegs. Das war's, glaube ich, ne? Also die Absaugspritze, so ein Pflaster, Fenistilgel und kühlen, kühlen, kühlen. Das sind so die ersten Mittelchen, die ich zu Hause habe. Mache. Honig habe ich zwar auch da, habe ich aber noch nicht getestet. Zwiebel habe ich auch noch nicht getestet, kann ich also nicht so viel zu sagen. Soll aber wohl funktionieren. Aber ich möchte nicht irgendwie Tipps geben, die ich selber noch nicht getestet habe. Ist halt nur, was ich gehört habe. Das gebe ich auch einmal weiter. Empfehlen tue ich aber auf jeden Fall die Pflaster. Kann im ersten Moment natürlich auch nochmal wehtun. Da, wo man gestochen wurde, da kann das auch noch eine längere Zeit wehtun, wenn man drauf drückt. Also, wie nennt man das im Fachjargon? Also da, wo ich es an der Hand habe, wenn ich da drauf drücke, merke ich immer noch, wo der Stich war. Obwohl das jetzt ja auch schon 6 Tage her ist. Was ich zusätzlich ja auch noch gemacht habe, ist mein Antiallergikum genommen. Als Heuschnupfner habe ich das ja sowieso im Haus. Ob das nun dazu beigetragen hat, dass es weniger wird oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall musste ich 3 Tage immer morgens eine ganze, abends eine halbe Tablette nehmen, dann 2 Tage morgens eine ganze und dann war ich mit Tablette auch durch. Da bin ich auch ganz froh, weil zu viel darf man davon gar nicht nehmen, sonst schwillt man selber irgendwo anders an. Ich hoffe, diese kleinen Infos helfen weiter, wenn jemand selber von einer Biene gestochen wurde. Es ist auch gar nicht so schwer zu erkennen, wovon man nun gestochen wurde oder nicht. Eine Wespe ist gleich weg, die nimmt ihren Stachel auch mit, die lässt den Stachel gar nicht da. Die überlebt auch, die kann auch mehrmals stechen. Eine Biene wird den Stachel wahrscheinlich da lassen. Wenn man sich falsch bewegt, geht der Stachel vielleicht mit raus, aber man wird sie irgendwo in der Nähe torkelnd ein bisschen wie eine betrunkene Biene finden können. Kann natürlich, wenn man unterwegs ist, auch weg sein. Ich hatte auch einmal das Problem, eine Hummel hat mich in der anderen Hand, in der linken Hand erwischt. Bin ich als Kind Fahrrad gefahren und hatte auf dem Kopf das Gefühl, da ist was. Ich dachte, das wäre ein Platt, wollte ihn wegmachen und zack, hatte ich eine Hummel in der Hand. Hatte ich zum Glück Freunde mit dabei, die mich dann mit nach Hause begleitet haben und haben mir dann vom Kiosk selber was mitgebracht. Das hat dann ein bisschen getröstet. Da musste ich allerdings später auch zum Arzt, denn der Stachel von der Hummel ist in der Hand geblieben. Der musste dann entfernt werden. Im Fuß hatte ich auch schon mal eine Hummel. Das ist aber, wenn man in der Stube barfuß vom Sofa aufsteht und plötzlich war da eine. Keine Ahnung, wie die reingekommen ist. Die Hummeln haben halt nur gestochen, weil die Angst hatten, genauso wie die Bienen. Also Bienen sind nicht aggressiv normalerweise. Die stechen wirklich in größter Not. Auch hier bei uns habe ich gesehen, bisher immer nur, wenn die in Gefahr waren oder sich in Gefahr gesehen hatten, zerquetscht zu werden oder auch wirklich fast zerquetscht worden oder im Kopf hatten die sich ja in meinen Haaren verhangen, also eine, und die hatte Angst am Bauch, die halt meine Hand erwischt hatte, die hatte Angst in meinem Fuß, war es halt auch dadurch, dass die vom Strumpf fast zerquetscht wurde, also die hatten wirklich immer Angst, die sind nicht aggressiv, deswegen keine Angst vor Bienen haben. Die tun normalerweise nichts. Schön ruhig bleiben, die nicht anpusten, auch Wespen nicht. Viele Tiere mit Stacheln, die pieksen, die mögen nicht angepustet werden. Dieses H2O oder was aus dem Mund kommt, das mögen die überhaupt nicht riechen. Davon werden die erst aggressiv. Und nicht mit den Armen durch die Gegend wedeln. Wenn eine mal bei einem landet, die geht vielleicht ein kleines Stück am Arm entlang oder sonst wo und dann fliegt sie wieder weg. Die hat nicht vor zu pieksen. Die guckt nur, sind hier vielleicht Pollen oder auch nicht, dann fliegen die wieder weg. Also Bienen haben nicht vor zu stechen. Allerdings bitte keine Bienen, Wespen, Hummeln ärgern. Wespen sowieso nicht, würde ich eh nicht in die Nähe gehen. Allerdings haben wir jetzt so kleine Wespen in der Nähe, die haben sich in einer Eulenfigur eingenistet. Unten sieht man dann halt ausgebaut das Nest. Da gehe ich ein bisschen Umweg längs, da gehe ich lieber bei meinen Schwägern durch die Gartentür als bei meiner Schwiegermutter, weil da sind die näher dran. Aber ansonsten halt eigentlich so alles friedliche Tiere. Ist keiner, der wirklich sagt, ey, ich will jetzt unbedingt stechen. Bei den Wespen würde ich da jetzt nicht die Hand ins Feuer für legen, bei den Bienen schon. Den vertraue ich soweit. Ist meistens die eigene Schuld, dass man gepiekst wurde, gestochen wurde. Falls ihr andere Ideen habt, was man machen kann bei einem Bienenstich oder was euch geholfen hat oder vielleicht Geschichten dazu habt, was ihr erlebt habt, würde ich mich auch für interessieren, für einen Audiokommentar oder auch so einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wow, ich bin gerade geflasht. Cool. Was haben wir denn heute? Heute ist der 30. Juli. Gerade kam ein Paket an und mein Mann sagte, oh Ursula, ich liebe dich. Muss ich jetzt eifersüchtig sein? Wow, genial. Also wir haben Post bekommen, da stand auch tatsächlich der Name von meinem Mann bei. Und da war auch ein Geschenk für ihn drin, wo sein Name drauf war und eins für meins. Ursula, die Wuselelfe, hat sich mal wieder selbst übertroffen. Coole Taschen genäht. Bei meiner Tasche ist eine Biene drauf, die auf einer Blume sitzt. Mit einem Herzchenanhänger. Und auf der Rückseite ist Keep Calm and Save the Bees. Da bringt sie mich auf Ideen. Hoho. Auf jeden Fall vielen Dank, Ursula. Ich hoffe, vielleicht hörst du es ja auch. Also, wir sind total happy. Wir haben uns wirklich gefreut. Und mein Mann auch. Und so leicht kann man ihnen keine Freude machen, aber der ist auch echt happy. Der ist natürlich schon wieder abgezwitschert, weil er zu arbeiten musste. Aber er wollte natürlich auch sehen, was drin ist. Wenn sein Name drauf ist, ist er natürlich auch neugierig. Auf jeden Fall echt geil. Echt toll. So super. So viel Arbeit. Mit der Stickmaschine hat sie das gemacht. Echt niedliche Bienchen in klein, mit Glitzergarn. Und den Spruch auch mit der Stickmaschine, denn mit Webbänder die Seiten gemacht. Oben und unten mit Wellenwebbändern. Dann mindestens 4 verschiedene Stoffe benutzt. Reißverschluss natürlich, vorne auch mit einer Stickmaschine drin. Schönes Erdbeerdesign, also echt geil, echt toll. Wow, freue ich mich. Also kleine Geschenke sind auch immer echt toll. Finde ich schön. Vielen Dank. Tschüss.